Modelltest 4 Teil 1 Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Sie wollen endlich mal wieder raus aus Ihren 4 Wänden? Wir haben für Sie zum Abschluss unserer Sendung Reisen bildet, Reisen entspannt noch ein paar verlockende Angebote. Der Reiseveranstalter Berlin Express bringt Sie mit seinen eigenen Reisebussen an Ihr Traumziel. 7 Verwöhntage am Gardasee, vom 12.10. bis zum 18.10. Unser Angebot für 529 Euro. Lassen Sie sich in unserem schönen 4-Sterne-Hotel Oasi direkt am See in Riva del Garda so richtig verwöhnen. Historischer Weihnachtsmarkt in Lüneburg am 3. und 4.12. 2 Tage für 149 Euro. Erleben Sie magischen Adventszauber. Silvestergala im Erzgebirge. Vom 30.12. bis zum 3.1. 5 Tage nur 598 Euro. Es erwartet Sie ein liebevolles Programm mit schönen Ausflügen. Die verschneite Landschaft wird Sie bezaubern. Sie können direkt beim Reiseveranstalter Berlin Express buchen. Nassauische Straße 48, Telefon 030 992 888. Ich wiederhole 030 992 888. Weitere Informationen unter www.berlin-express.de. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie wollen endlich mal wieder raus aus Ihren 4 Wänden? Wir haben für Sie zum Abschluss unserer Sendung Reisen bildet, Reisen entspannt noch ein paar verlockende Angebote. Der Reiseveranstalter Berlin Express bringt Sie mit seinen eigenen Reisebussen an Ihr Traumziel. 7 Verwöhntage am Gardasee. Vom 12.10. bis zum 18.10. Unser Angebot für 529 Euro. Lassen Sie sich in unserem schönen 4-Sterne-Hotel Oasi direkt am See in Riva del Garda so richtig verwöhnen. Historischer Weihnachtsmarkt in Lüneburg. Am 3. und 4.12. 2 Tage für 149 Euro. Erleben Sie magischen Adventszauber. Silvestergala im Erzgebirge. Vom 30.12. bis zum 3.1. 5 Tage nur 598 Euro. Es erwartet Sie ein liebevolles Programm mit schönen Ausflügen. Die verschneite Landschaft wird Sie bezaubern. Sie können direkt beim Reiseveranstalter Berlin Express buchen. Nassauische Straße 48, Telefon 030 992 888. Ich wiederhole 030 992 888. Weitere Informationen unter www.berlin-express.de. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit der Hotline der Zeitschrift Stern verbunden. Bei Fragen an die Redaktion wählen Sie bitte 37 03 42. Persönlich erreichbar sind wir unter der Nummer montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 20 Uhr. Oder schicken Sie Ihre Mail an leserdienst@stern.de. Möchten Sie den Stern abonnieren? Schreiben Sie Ihre Bestellung bitte an Stern Kundenservice 20080 Hamburg. Jahresabonnement 174,20 Euro. Für Studenten 127,40 Euro. Für die Bestellung von Einzelheften senden Sie bitte eine Postkarte an den Stern Kundenservice 20080 Hamburg und geben Sie die gewünschte Heftnummer an. Jedes Heft kostet 3,40 Euro. Zuzüglich 1,79 Euro Versandkosten. Absender nicht vergessen.

Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Viola, ich bin's Paula. Ich wollte mich nur erkundigen, wie dein Vorstellungsgespräch heute gelaufen ist. Weil ich in den nächsten 1-2 Stunden verschiedene Einkäufe erledigen muss, versuche ich es dann später nochmal. Oder wenn du möchtest, kannst du mich heute Abend nach 20 Uhr erreichen. Dann bin ich wieder zu Hause. Natürlich auch morgen in der Firma. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Viola, ich bin's Paula. Ich wollte mich nur erkundigen, wie dein Vorstellungsgespräch heute gelaufen ist. Weil ich in den nächsten 1-2 Stunden verschiedene Einkäufe erledigen muss, versuche ich es dann später nochmal. Oder wenn du möchtest, kannst du mich heute Abend nach 20 Uhr erreichen. Dann bin ich wieder zu Hause. Natürlich auch morgen in der Firma. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. In unserem Verbraucherservice, liebe Zuhörer, stellen wir Ihnen diesmal wieder einen Wochenmarkt mit originellen und gesunden Angeboten vor. In Neukölln hat sich der Markt am Landwehrkanal als Türkenmarkt einen Platz in Reiseführern erobert. 2007 bekam er ein neues Motto. Bioriente, was bedeutet, dass sich hier orientalische Atmosphäre mit Bioprodukten wie Obst, Gemüse und Fisch mischen. 120 bis 150 Händler sind hier jeden Dienstag und Freitag von 11 Uhr bis 18.30 Uhr am U-Bahnhof Schönleinstraße am Maybachufer zu finden. Sonnabends steigt hier der Modemarkt Neuköllner Stoff. Sie hören jetzt den Text noch einmal. In unserem Verbraucherservice, liebe Zuhörer, stellen wir Ihnen diesmal wieder einen Wochenmarkt mit originellen und gesunden Angeboten vor. In Neukölln hat sich der Markt am Landwehrkanal als Türkenmarkt einen Platz in Reiseführern erobert. 2007 bekam er ein neues Motto. Bioriente, was bedeutet, dass sich hier orientalische Atmosphäre mit Bioprodukten wie Obst, Gemüse und Fisch mischen. 120 bis 150 Händler sind hier jeden Dienstag und Freitag von 11 Uhr bis 18.30 Uhr am U-Bahnhof Schönleinstraße am Maybachufer zu finden. Sonnabends steigt hier der Modemarkt Neuköllner Stoff. Musik.